Willkommen bei Domian, willkommen im 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht am Freitag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch nachher oder jetzt gleich mit mir hier in der Sendung unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die ersten Anrufer, zwei, heute sind Sascha und Manuela, 40 und 42 Jahre. Hallo. Hallo. Ich spreche zuerst mit Sascha. Genau. Sehr gut. Können wir auch zu dritt sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Ja, ich muss den rüberreichen. Alles klar. Sascha, weswegen ruft ihr an? Du wolltest gestern, glaube ich, über eine Spielart von SM reden, oder die machen wir. Und zwar stehe ich drauf, wenn meine Frau mit anderen Männern was macht. Und ich schaue dabei zu. Ja, wie lange seid ihr schon ein Paar? Wir sind 11 Jahre zusammen und 8 Jahre verheiratet. 11 Jahre zusammen. Und seit wann praktiziert ihr diese Form, die du gerade beschrieben hast? Leider noch nicht. Ich wünsche mir das, aber meine Frau oder wir beide haben uns den letzten Schritt noch nicht gewagt zu machen. Ach so, es ist noch Fantasie. Genau. Du möchtest gerne zugucken, wenn deine Frau mit einem anderen Mann Sex hat. Genau, das wäre mein Ziel, ja, das, genau. Das wäre das Schönste für dich. Warum stehst du darauf? Ja, das ist ganz komisch, weil früher war das ein absolutes No-Go bei mir. Mhm. Und im Laufe der Ehe ist das so gekommen. Wie stellst du dir das in der Fantasie vor? Also es ist schon mal zum also nicht zum Geschlechtsakt gekommen, aber sie hat schon mal jemand anderen befriedigt. Und das da war ich aber nicht dabei, aber sie hat es mir dann hinterher sofort erzählt. Und das war schön für dich, das zu hören. Ja, das... Schon sehr, ja. Nein, aber wie, nehmen wir mal an, das würde jetzt real passieren. Wie soll das dann abgehen? Die beiden haben Sex miteinander und du sitzt daneben oder machst du irgendwann mit oder wie? Ja, genau. Ja, aber ich bleibe dabei total passiv. Mhm. Das erregt mich dann schon mehr, als dass ich da mitmache. Also das erregt dich mehr, als dass du mitmachst? Ja, dass ich nur passiv zuschaue. Ja. Und das freut mir dann schon. Wie würdest du zuschauen? Würdest du angezogen daneben sitzen? Ich glaube nicht, dass das dabei bleibt, nein. Das heißt, wollen wir es offen aussprechen, du würdest daneben sitzen und dich selbst befriedigen? So sieht's aus, ja. So wär's. Ja. So, das ist jetzt die schöne Fantasie. Aber Manuela ist da anderer Auffassung, oder? Also sie macht mir immer Hoffnung, dass es die gleiche Auffassung ist. Aber dann den letzten Schritt traut sie sich nicht. Gib sie mir doch mal, ich will mal persönlich mit dir sprechen. Darüber. Ja, klar, gerne. Sascha, danke. Hallo. Liebe Manuela, schön, dass du da bist, ich grüße dich. Hallo Domian. So, jetzt habe ich von der Fantasie gehört, von deinem Mann. Ja. Jetzt sag du mal deine Meinung, deine Vorstellung davon. Ja, ich muss sagen, also mich macht das auch an, wenn wir jetzt darüber reden und dieses Kopfkino und alles. Mhm. Und wie gesagt, ich habe da also diesen... Schritt dann, das wirklich zu machen, dass es zum Akt kommt. Also das traue ich mich nicht. Also ich habe schon mal so auf Flirtlines angerufen, mit Telefonsex und alles, also mit welchen gemacht, mit Lautsprecher, das er es mitgekriegt hat. Und dann wirklich auch, also kein Blatt vom Mund genommen, richtig gesprochen, alles, das macht ihn dann total an. Mhm. Wieso schreckst du denn davor zurück, selbst wenn dein Mann sagt, hier komm, ich finde es super, mit einem anderen Mann wirklich dann zu schlafen? Ich weil vielleicht die Angst davor, ich mal erstmal, ich liebe meinen Mann, dass ich die Angst davor habe, ihm weh zu tun. Ja, aber dass die Beziehung dann in die Brüche geht vielleicht danach. Ich verstehe, das ist ein ernstzunehmendes Argument und ein Aspekt, aber er sagt ja nun ganz klar das Gegenteil. Ja, er sagt das, aber ich habe... Bei mir ist das dann, ich habe Angst, diesen Schritt dann halt zu machen. Er sagt es dann jetzt. Und wer weiß aber, wenn es dann passiert ist, da habe ich Angst vor vielleicht. Ich verstehe. Das ist jetzt alles eine schöne Theorie. Und wer weiß, wenn es dann real ist, dann tickt er ganz anders und dann hast du eure Beziehung kaputt gemacht. Genau. So eine Sorge. Aber nun hat er ja gerade erzählt, dass du schon mal mit einem anderen rumgemacht hast. Ja, das war von einer ehemaligen Freundin von mir, der Freund. Das weiß sie, glaube ich, gar nicht. Also er sagt immer zu ihr dann halt, dass ich ihn anbaggern würde, ist aber nicht so. Er schreibt mich immer an über WhatsApp. Dann geht das auch wirklich dann so, dann wettert er mich an, will Fotos von mir. Ich schicke ihm dann auch Nacktfotos, die er dann haben möchte. Ja. Und ich muss ehrlich dabei sagen, also mich macht das dann sogar an. Ich weiß, dass er sich dann darauf runterholt. Und das Beste ist, sie ist in unserem Ort, ist sie in einem Laden Verkäuferin. Mhm. Und wenn ich sie dann in einem Laden sehe, also ich muss sagen, das macht mich dann gerade richtig noch anderen, wo ich weiß, dann sie ist sie total eifersüchtig auf mich. Und ich weiß, dass ihr Typ, also er sagt immer, oh, ich will von ihr nichts. Und dann wartet er, bis sie schläft und dann ruft er mich an oder per WhatsApp dann halt. Dann will er, dass ich ihm dann Bilder schicke, dass er sich dann an runterholen kann. Das ist ja schon ein bisschen perfide. Ja. Ich habe es nicht richtig verstanden, weiß diese Frau denn, wie weit es geht? Nein, sie denkt nur, dass wir WhatsApp schreiben, dass ich ihn halt anbagger und alles. Ah, ja. Und er sagt dann halt, er macht gar nichts. Hast du und dann haben wir, das war letztes Jahr, wir sind 12 Jahre zusammen, 8 Jahre verheiratet. Und letztes Jahr, 2 Tage nach unserem, also 11. Jahrestag quasi, ist das nicht nur bei WhatsApp geblieben. Ich wollte dann meinem Mann zeigen und ihm, dass ich kein Feigling bin. Da sind wir dann zu ihm erst selbstständig, sind wir zu ihm zur Firma gefahren. Also mein Mann hat mich sogar hingefahren. Ja. Und dann denke ich mal, dann ist bei ihm vielleicht ein bisschen Lampenfieber gekommen. Hm. Dann sagt er so, hier, geh du schon mal hin und so, könnt ihr euch unterhalten. Ich fahre eben zur Tankstelle, hol Zigaretten, ich komme dann gleich. Und ich muss sagen, das war vielleicht nur eine Viertelstunde, 20 Minuten oder was. Das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Und? Ja. Und dann hatte ich dann mit dem einen halt eine geraucht. Ja. Ja, und dann macht er seine Zigarette so, hat er bis zur Hälfte geraucht und macht die dann aus. So, sagt er, lass uns keine Zeit verlieren. Da kriegt die schon ein bisschen, zittern. Ja. So wie andere halt beim, vom Zahnarzt, wie gesagt, Angst haben oder für irgendwas. Während dein Mann unterwegs war noch. Genau. Ja. 10 Minuten. Denke, oh Gott, was passiert denn wohl jetzt? Was ist passiert? Ja, dann ist er gekommen zu mir, hat über meinen Pulli, also meine Brust angefasst. Ist dann sofort in den Pulli rein, hat meine Brust rausgeholt. Ja, wir wollen jetzt kein Porno hier hören, aber. Nein, aber und hat dann halt mit seinem Mund an meine Brust gesaugt. Hey! Also, ja. Wie weit ist es gegangen? Du hast ihn befriedigt. Ja, er hat dann seinen. Wir verstehen schon, ja. Rausgeholt halt und ich habe dann mit der Hand. Okay. Und er hat mich zwar gesagt. Haben wir es aber haarscharf umschifft jetzt gerade, die bösen Worte, die wollen wir gar nicht sagen. Genau, verlieren. Genau. Okay, und dann kam dein Mann dann zurück und du saßt. Da war aber schon alles vorbei. Da war alles vorbei und du saßt da glückselig, strahlend oder verdattert? Verwirrt? Ich sag mal, gemischte Gefühle. So, also ich in dem Moment, wo ich das gemacht habe, fand ich es geil. Mhm. Der eine auch. Ja, und dann kam dann halt, also wir waren fertig, so wie gesagt, und dann kam auch mein Mann und klingelte dann an und dann ist er zur Tür und machte mein Mann die Tür auf. Das war dann, ich fand das dann in dem Moment auch interessant, wie die Blicke dann so gingen. Ja, mein Mann guckte mich an, er guckte den einen an und wir haben ganz normale Sachen gesprochen, halt nicht über dieses. Gib mir mal ganz schnell den Sascha, ich will dem immer sagen dazu. Sascha. Ja, da bin ich. Ja. Sascha, diese Geschichte, die gerade die Manuela erzählt hat, als du da reinkamst, hast du das, lag das in der Luft? Wusstest du, dass das gerade passiert war? Ich hatte Ela es eigentlich nicht zugetraut. Ja, und sie hatte dann mich auch auf die Folter gespannt, oder sie hat mir erst gesagt, wo wir zwei dann im Auto auf dem Rückweg waren. Ach so, über was habt ihr drei denn da noch gesprochen, als du kamst? Ja, über ganz belanglose Sachen, weil. Okay, ich hätte auch besser gefunden, irgendwie, sie hätten sofort gesagt oder so. Mhm. Aber ich fand es auch ziemlich geil, das erst hinterher zu erfahren. Also du warst überhaupt nicht sauer? Nee. Wir hatten ja vorher ausgemacht, dass das auch so ablaufen kann. Mhm. Nur, dass sie mir das hinterher dann sagt, wie es war oder wie es ihr gefallen hat. Nur hat Manuela gerade gesagt, dass sie das schon irgendwie interessant findet. Aber sie hat Angst, dass es doch irgendwie zu Lasten eurer Beziehung ausgehen könnte, wenn da ein neuer Mann ins Spiel kommt. Was sagst du dazu? Ich glaube nicht. Ich denke mal, dass unsere Liebe so gefestigt ist, dass das vielleicht ein bisschen Schwung in die Ehe bringt, weil ich fand das ziemlich aufregend. Das heißt, es ist nicht mehr so viel los bei euch? Ja, ich denke mal, nach 11 Jahren verflacht das bei allen ein bisschen, oder? Ja, natürlich. Klar. Ja. Bei den meisten. Glücksfall, wenn das nach 11 Jahren immer noch alles so brennt wie vorher. Ey, man hat ja einen Alltag und. Ja. Also du siehst, im Klartext, du siehst nicht die Sorge, dass eure Ehe daran irgendwie Schaden nehmen könnte. Nein, auch gar keinen Fall. Definitiv. Jetzt gibst du mir netterweise nochmal die Manuela. Sascha. Natürlich. Ja. Da bin ich wieder. Manuela, nochmal zu diesem Mann, mit dem du da rumgemacht hast. Hast du nicht doch ein schlechtes Gewissen der Frau gegenüber? Nee, hat er nicht. Nee, du. Ob du ein schlechtes Gewissen? Ja. Nee, gar nicht. Nee. Wie ist dein Verhältnis zu dieser Frau? Ja, wenn ich in den Laden gehe, also wir grüßen uns, wir unterhalten uns, ja, aber dann halt nicht über ihren Partner oder so, ja, ganz normal wie immer. Okay, das wenn sollte hauptsächlich, finde ich, ja auch eher das schlechte Gewissen haben und nicht du. Genau. So, jetzt aber zu euch beiden. Ja. Jetzt hat er es gerade nochmal gesagt, der Sascha. Ja. Ich will euch das beileibe nicht aufschwätzen, du lieber Himmel. Nein, nein. Das will ich nicht und das ist auch gar nicht meine Rolle. Mhm. Nur finde ich gut, wenn man sagt, hier, wir sind ja ganz weit zusammen, ein bisschen ist die Luft raus aus unserer Sexualität. Wir suchen nach neuen Impulsen und wir suchen das gemeinsam. Das finde ich gut. Ich finde nicht gut, wenn man heimlich irgendwie Sachen macht. Genau, lieber offen und ehrlich. So, ne? Genau. Und wenn das vielleicht eine Möglichkeit wäre, frischen Wind in eure Sexualität zu bringen, warum nicht? Warum nicht? Wenn er das so klar gesagt hat, dass er keine Sorge um eure Ehe und um eure Liebe hat, dann, also sagen wir mal so, wenn ich du wäre, würde ich es machen. Aber ich bin ja nicht du, deswegen kann ich das ja auch gar nicht so sagen. Also wie es zu sowas kommen könnte, sag ich jetzt mal, dass es wirklich so passiert, dann müsste ich, glaube ich, ein Gläschen Sekt vorher trinken. Denke ich mir mal. Darfst du. Und dann müssten die Männer den Anfang machen. Dann natürlich. Müsste der eine kommen, dann wäre es kein Problem für mich. So, du darfst doch ein ganzes Piccolöchen trinken vorher. Ja, gerne. Zu locker werden. Aber Manuela, ich unterstreiche nochmal wirklich sehr, ich möchte euch das nicht aufreden. Mhm. Es ist nur so meine Meinung und nachdem ihr das beide so erzählt habt, sehe ich das so. Ja, ich finde das irgendwie auch so. Also ich sage hinterm Rücken gar nichts, wenn dann offen und ehrlich, dass jeder seine Meinung sagen kann. Und wenn er schon sagt, dass er da dabei sein möchte, also das gerne sehen wollen würde, mir wäre es auch lieber, wenn er dabei ist. Ja, umso besser, ne? Genau. Ja, gut. Sind wir uns auch schon mal, sind wir einen Schritt weiter gekommen. Ja. Liebe Manuela, schöne Grüße an Sascha. Ja. Und vielleicht können wir so verbleiben, falls irgendwas wenn's mal... Wenn es passiert, dann melden wir uns. Meldet ihr euch bitte nochmal. Ja klar, auf jeden Fall. Alles Gute. Ja, tschüss. Ich dir auch, Domian. Dankeschön, ciao. Ja, tschüss. Die Manuela und der Sascha. Hier ist Alex. Alex ist 29. Guten Morgen. Moin. Hallo, Domian. Ja. Und was geht's bei dir? Also es geht bei mir eigentlich darum, ich habe das Problem, dass ich vor gut 10 Jahren halt ein Mädchen kennengelernt habe aus dem Internet. Vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren. Also da war ich so 19 in der Ausbildungszeit und ich habe sie kennengelernt, gerade halt, weil sie ein bisschen größer ist. Ich bin über 1,90, sie ist über 1,80. Mhm. Und ich habe schon so eine Vorliebe, dass ich halt, wenn ich meinem Partner in die Augen gucke, dass er einfach so in Augenhöhe mit mir ist und ich mich immer so beugen muss. Okay, also die ganz kleinen Frauen, 1,70, 67, ist nichts für dich? Doch, das kann man so nicht sagen halt. Es geht immer, aber ich will es nicht ausschließen, weil das... okay, erzähl mal weiter. Halt. Mhm. Also ich habe sie halt dann halt kennengelernt und ich habe dann halt gemerkt, also ich bin eigentlich aus so einer Familie, wo ich sage, ich habe wirklich ein gutes Leben gehabt hinter mir. Also ich habe noch nie Probleme so direkt. Also natürlich jeder Mensch hat Probleme. Aber im Gegensatz zu ihr, sie hatte wirklich ein chaotisches Leben. Vater, der geprügelt hat und so. Mhm. Ja, und ich habe dann halt gemerkt, dass wir halt irgendwie uns nicht verstehen können, weil sie hat mir immer vieles von sich erzählt und ich wollte halt irgendwie helfen, aber ich war natürlich, man kann ja niemandem helfen oder man sollte, glaube ich, auch in dem Moment gar nicht helfen, wenn man es nicht kann. Also es ist zu einer Beziehung gekommen zwischen euch beiden? Ja, es hat sehr lange gedauert halt. Ja. Erstmal war es eine lange Zeit halt eine Freundschaft, weil irgendwie hat es nicht so richtig, die Zahnräder haben halt einfach lange nicht zusammengepasst und irgendwann waren wir zusammen. Mhm. Einige Monate, also es waren wirklich nur 5 Monate, würde ich sagen, sodass wir wirklich intensiv zusammen waren. Dann waren wir wieder auseinander, weil wir... Und ihr seid jetzt nicht zusammen? Nee, also wir waren dann halt vielleicht, wenn ich das mal so zusammenzähle, 7 Monate haben wir uns wirklich so kennengelernt, so mäßig, dann waren wir 5 Monate zusammen, dann wieder auseinander, dann wieder mal 2 Monate zusammen, aber... Aber wieso rufst du dann nach 10 Jahren, das ist fast 10 Jahre her, oder 8 Jahre her, 9 Jahre her, zu dem Thema an? Was ist da los? Genau, und das ist halt das Problem, das ist so halt, wo ich dann halt so merke, okay, was soll das? Das geht bei mir im Kopf, wo ich auch selber nicht mehr klarkomme. Also wenn ich immer wieder eine Freundin habe, das hatte ich halt danach, also ich hatte 2 richtig feste Beziehungen, ich hatte auch viele halt nur so. Danach hattest du feste Beziehungen? Ja, und wenn es dann halt immer Schluss war, dann habe ich dann halt immer gemerkt, dass irgendwie ich immer wieder an sie denke. So, also sie sich so, mehr, so mäßig halt, wie nenne ich das, wie so ein Zahnbelag, der einfach nicht weggehen möchte. Das ist nervig, aber gute, irgendwie. Gute Bezeichnung, wenn man nicht loskommen kann von jemandem. Also das ist dein Thema, dass du nach 10 Jahren, und obwohl ihr gar nicht lange zusammen wart, irgendwie diese Frau nicht aus deinem Kopf kriegst. Genau. Das ist natürlich heftig. Nach 10 Jahren darf das eigentlich nicht mehr sein. Ja. Das darf nicht mehr sein. Na, lass uns nochmal zurückgehen. Wer hat sich damals von wem getrennt? Wir haben uns gestritten. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig getrennt. Mehr sie. Sie hat sich mehr getrennt als ich, weil sie war mehr so ein scheues Tier, war sie. Bei ihr muss man nur einen kleinen Fehler machen, weil halt ihre Ex-Freunde auch viele Fehler mit ihr gemacht haben. Ihr Vater halt. Was war denn für dich damals der Grund, also von dem du sagtest, dass du sagtest, ja, es geht eigentlich nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, ich habe das von meinen Eltern, dass ich halt immer wieder mir gesagt habe, es gibt kein es geht nicht. Es gibt halt ein, wir streiten uns bis aufs Extreme, aber man kommt dann irgendwann wieder mit der Zeit runter und danach kann es wieder weitergehen. Nur bei ihr war das halt immer so, dass man dann halt sich auseinander dann gelebt hat. Nochmal anders gefragt, was hast du an ihr zu kritisieren gehabt oder was hatte sie für schlechte oder negative Eigenschaften? Ja, bei ihr war das halt so, wenn man zum Beispiel sich unterhalten hat und wenn wir uns dann halt gestritten haben, dann war es bei ihr schon so, da sind wohl die Alarmglocken irgendwie durchgedreht, so einen, auf den er könnte jetzt aggressiv werden, und dann ist sie halt immer einen Schritt zurückgegangen. Und ich bin ein Mensch, bei mir muss man halt stehen und klar reden, dann ausdiskutieren, dann ist auch alles erledigt. Mhm, und da ist sie immer halt weggescheut und sowas macht mich immer total aggressiv, wenn jemand nicht einmal etwas durchzieht. Weil ja, und sich nicht stellt. Richtig. Ja. Das ist natürlich auch provokant. Wenn die so sehr in dir immer noch verwurzelt ist, das kann natürlich auch eine faulende Wurzel sein. Ich meine, du hast ja selbst den Zahnbelag da genannt. Aber dennoch, wieso hast du nicht nochmal neue Anläufe unternommen, mit ihr in Kontakt zu kommen? Wir sind dann nochmal zusammengekommen und das war dann halt so eine Sache. Es hat also ihre Art halt so ziemlich abgefärbt, also sie hat eine sehr negative Art halt und die jetzt sehr stark halt abgefärbt auf mich, wo ich dann halt auch gemerkt habe, ich werde immer gehässiger, je mehr ich mit ihr zusammen bin. Was wirst du immer was? Ich werde immer gehässiger, also ich werde wirklich gehässiger? Also halt, ja, also wie nenne ich das denn? Sie hat sehr viele negative Eigenschaften an sich gehabt und ich habe dann halt selber auch gemerkt, so das nimmt auch Einfluss auf mich, weil man muss sich ja mal vorstellen, also man möchte jemanden, finde ich, verbessern, damit eine Beziehung funktionieren kann und die Beziehung kann aber nicht funktionieren, weil die Person sich einfach nicht stellt und dann irgendwann wird man halt aggressiv, finde ich. Also jetzt nicht aggressiv im Sinne von ich will schlagen oder so, sondern einfach man diskutiert dann halt stundenlang gegen eine Wand und das macht halt einen irgendwann so sauer. Und das hat dich dann auch dazu geführt zu sagen, nee, es geht doch nicht. Damals. Ja, manchmal halt hatte ich dann halt keine Lust mehr, weil man ist dann halt endlich erschöpft, aber dann nach ein paar Monaten denkt man sich wieder, okay, du musst es endlich schaffen, es muss klappen. Wie lange hast du sie jetzt nicht gesehen oder nichts gehört von ihr? Ich glaube jetzt so 9, 8 Jahre müssen das jetzt. Ach so, ja. Es gab zwischendurch kein Telefonat mal, keine Mail, gar nichts. Nee, also ich hatte dann, also das letzte Mal, ich wollte eigentlich das komplett beenden, da habe ich zu ihr eigentlich am Telefon gesagt gehabt, mit dir könnte ich mir keine Zukunft vorstellen und du wärst wohl die letzte Frau, mit der ich, glaube ich, ein Kind haben möchte. Das habe ich dann so gesagt und bei ihr war das dann wohl so ein, wenn er mit mir sowieso sich nichts vorstellen kann, okay, dann ist es fertig. Und das hatte ich eigentlich, glaube ich, in dem Moment nur gesagt gehabt, damit ich, wenn sie mich dann halt abschießt, für sie zu 100%ig gestorben bin, dass ich dann selber mir auch einreden kann, okay, wenn es sowieso nicht funktioniert kann, dann funktioniert es nicht, aber es geht irgendwie nicht. So, welche positiven Eigenschaften hat sie denn? Was macht dich denn sehnsuchtsvoll? Sie? Sie reicht mir nicht aus. Sie? Also, nee, ich weiß, das war jetzt eine Frage, meinst du jetzt sie oder mich? Nee, natürlich, die Frage ist ja berechtigt, wenn du so lange jemanden nicht aus dem Kopf kriegst, musst du ja an bestimmte Eigenschaften denken, die man mit der Person verbindet. Also ich mochte an ihr, ich war so ein Dings, man kennt doch diesen Spruch, irgendwie der Bauer ist nur das, was er kennt, oder wie irgendwie so ein Spruch gab es. Und sie war halt so ein Mensch, ich war halt dieser Bauer und sie war halt dieser Mensch, der halt immer zum Beispiel in den Laden gegangen ist und probiert hat. Ich kenne das nicht, kaufe ich mal ein. Das hatte ich damals, ich habe immer genau dasselbe gekauft und dasselbe gegessen und sie hat halt immer alles probiert gehabt. Das habe ich an ihr gemocht, sie war auch ziemlich wortgewandt. Verstehe ich so richtig jetzt nicht. Was denn? Was du gerade gesagt hast. Erklär mir das mal. Wortgewandt. Ja gut, wortgewandt ist klar, aber davor, das habe ich nicht richtig verstanden. Sie hat auch sehr viel probiert, also sie hat auch, ich zum Beispiel habe, wie gesagt, nur halt bestimmte Sachen halt immer gekauft zum Essen. Und sie ist in den Laden gegangen und hat einmal alles gekauft, was ihr geschmeckt hat oder was sie halt, was sie gar nicht kannte, hat sie auch gekauft. Und sie hat halt auch sehr vieles probiert, sie kannte bestimmte Läden nicht, dann ist sie da mal reingegangen, weil es sie halt interessiert. Und ich mochte das. Also weil sie flexibler ist als du, weil du ziemlich festgefahren bist. Kann man so sagen? Ja, ich war halt immer so geradeaus, so dieser Tunnelblick im Leben, ne? Mhm. Arbeit, wieder nach Hause und so. Und sie war halt so ein Mensch, was ist links, was ist rechts. Und das hat mich an ihr ziemlich bewundert gehabt. Klingt ganz, ganz okay. Aber ist jetzt nicht so eine Sache, wo ich als Außensteher denke, wow, das ist ein Grund, weswegen man sich nach einem Menschen sehnen kann. Nee, auf keinen Fall, Alex. Das ist ein bisschen wenig. Mich beeindruckt eigentlich mehr, was du gerade an negativen Sachen erzählt hast. Und wenn ihr das immer und immer wieder doch einige Male versucht habt. Also ja, auch hübsch, das muss ich auch nochmal zugeben. Ja gut, hübsche Frauen gibt's genug. Ja. Und wenn ihr das immer wieder versucht habt und das gescheitert ist, dann kann man natürlich verbissen sich in eine Illusion steigern. Ich glaube, dass du im Moment, die Frau, die gibt's ja gar nicht mehr, die du damals kennengelernt hast. Mein Gott, in dem Alter 10 Jahre, wie ein Mensch sich da verändert. Ja. Du wolltest sie damals schon nicht und wahrscheinlich ist sie jetzt völlig anders. Das, was du im Kopf hast, ist ein Bild, eine Illusion. Ja. Und ich glaube, das ist immer bei Illusionen so. Entweder gibt man sich den Illusionen hin und baut sie noch weiter aus oder man zerstört sie. Und ich glaube, dass du sie nicht zerstört hast in den letzten Jahren, sondern dass du dich da sogar eingerichtet hast mit den Illusionen. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Nur die Frage ist halt nur, wie zerstöre ich diese Illusion, denke ich mir immer. Weil ich bin eigentlich, ich finde mich selber nicht dumm so, aber ich kann irgendwie genau diesen Kasten nicht öffnen und danach alles, was da drin ist, halt wegwerfen. Und das macht mich irgendwie halt fertig, weil wie gesagt... Naja, indem du zum Beispiel die Sachen rausschälst, die wirklich schwierig damals waren. Dass du dir die immer wieder nochmal vor Augen hältst. Und die waren ja gravierend, sonst wärt ihr ja zusammengekommen. Ja. Und ihr wärt auch zusammengekommen, wenn sie in flammender Liebe zu dir gestanden hätte, hätte sie auch noch mehr unternommen damals. Hat sie alles nicht getan. Ich glaube, das ist schon mal sehr hilfreich, wenn man sich die kritischen Aspekte eines Menschen herausnimmt und sich dann einfach verbietet, sich in schöne Träumereien zu versteigen, die man meint, mit dieser Person zu verbinden. Das ist, glaube ich, die einzig gangbare Art. Und da musst du wirklich hart an dich rangehen. Denn das ist zu lange. Das ist zu lange. Das behindert dich an deinem Leben. Du lebst ja rückwärtsgewandt und du bist ja nicht in der Gegenwart oder in zukunftsorientiert, sondern du guckst immer in die Vergangenheit. Das ist immer schlecht. Das bremst einen immer weg. Ist nicht gut. Ja. Kämpfe. Zerstör mit einem dicken Holzhammer diese ganzen Bilder und Illusionen und Erinnerungen an die. Weg damit. Alles raus. Der ganze alte Schund muss raus. Mach Räume im Kopf auf. Der Krempel muss weg. Okay. Ich würde jetzt nur noch sie als Hexe nur noch irgendwie eintrichtern und mal gucken. Ja, ich glaube, so nur so funktioniert das. Das muss man autosuggestionsmäßig muss man da immer wieder ran. Und ich garantiere, du wirst es schaffen nach einer gewissen Zeit. Ich garantiere es dir. Okay, dann werde ich mal die nächsten kommenden 10 Jahre mal anders gestalten. Ich hoffe nicht, dass es so lange dauert. Alex. Ich kenne mich, also es könnte im schlimmsten Fall wirklich so lange dauern. Ich will es auch nicht hoffen. Nein, das darf nicht sein. Das sind jetzt schon viel zu viele Jahre zu viel. Okay, alles klar. Alex, alles Gute, viel Glück. Ich bedanke mich vielmals. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:23 Uhr haben wir und ich möchte euch unser Thema nochmal für nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema vermisst und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, aus deren Umfeld jemand verschwunden ist und ihr könnt uns auch sehr gerne Fotos schicken von den verschwundenen Personen, die wir dann im Fernsehen, hier im WDR-Fernsehen zeigen. Dann möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die von sich aus und freiwillig sich aus dem Staub gemacht haben, davon gemacht haben. Warum habt ihr das gemacht? Ja, und zum Thema vermisst gehört natürlich auch, wenn man jemanden durch einen Todesfall verloren hat. Wen vermisst ihr ganz besonders? Ihr könnt euch per Mail anmelden, wie immer domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch ab 0 Uhr anrufen oder dann auch während der Sendung ab 1 Uhr. Thema nächste Woche vermisst. Heute freie Themennacht, wie immer freitags. Und hier ist Steve. Steve ist 26. Guten Morgen, Steve. Guten Morgen, Domian. Hallo, Steve. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Folgendes. Ich wollte drüber sprechen, das passt zum Thema zur nächsten Woche eigentlich schon. Ich wollte über den Tod von meinen beiden Geschwistern sprechen. Von deinen beiden Geschwistern? Von meinen beiden Geschwistern, genau. In welchem Alter sind die gestorben? Im Alter von 12 und 23 Jahren. Wie lange ist das her? Also mein Bruder ist mit 12 99 gestorben, 1999. Und meine Schwester zwei Jahre später mit 23, 2001. Was ist passiert damals? Wie bitte? Was ist genau passiert? Also mein Bruder, der hatte, der ist in einem Auto mitgefahren bei, ja, bei einer Bekannten so gesehen. Und die hatte das Auto auf den Baum gesetzt. Und da sind eigentlich drei Leute ums Leben gekommen. Mein Bruder, eine Freundin von uns beiden und die Dame war noch im vierten Monat schwanger. Mhm. Und die Fahrerin hat überlebt. Und ja, meine Schwester, die hatte Mukoviszidose, also eine schwerwiegende Lungenkrankheit. Lungenerkrankung, ja. Mhm. Ja. Und ja. Sie ist dann an der Erkrankung gestorben. Genau, sie ist dann an der Erkrankung dann gestorben, genau. Mhm. So ist das ja ein besonders harter Schicksalsschlag, wenn man so jung beide Geschwister verliert. Ja, also ich war damals 11 und dann halt 13, wo das passiert ist. Und ich habe halt, ich habe mich halt dann damals auch dementsprechend zwar auch, ich sage jetzt mal, abgelenkt, aber es lässt dann halt eben auch nicht los. Ne? Es kommt dann auch immer wieder hoch. Was hat das damals in eurer Familie ausgelöst, dieses ungeheure Unglück, dass zwei Menschen weg sind? Ja, also es kam dazu, dass sich meine Eltern ja vorher noch getrennt hatten. Ach so. Das heißt, das war sowieso schon so ein bisschen zerschlagen eigentlich. Mhm. Und es sah im ersten Moment so aus, als wenn sich durch diese Fälle das Ganze wieder ein bisschen regeneriert irgendwo, ja. Aber dann doch nicht. Also es ist dann mehr auseinandergebrochen dann. Und bei wem hast du gelebt damals? Ich habe dann bei meiner Mutter gelebt. Konntest du mit deiner Mutter über die Todesfälle sprechen? Ja, ich konnte mit ihr darüber sprechen. Also wir haben eigentlich grundlegend mit allen Leuten darüber gesprochen, was die Familie anbelangte. Also da waren wir alle sehr offen. Mhm. Aber man hat halt eben auch gemerkt, es gab Leute, da ist das irgendwo äußerlich abgeprallt, weil die das halt mehr innerlich für sich verarbeitet haben und nach außen halt eben nicht so gezeigt haben. Mhm. Ja, das gibt's ja auch sehr häufig. Geh nochmal die Zeit zurück. Du warst 13 Jahre, sagst du? Ja. Wie hast du denn das aufgefasst, als Jugendlicher, der gerade kurz vor der Pubertät steht? Wie bist du damals mit diesen schweren Unglücken umgegangen? Also bei meinem Bruder, also 99, hatte ich eine psychologische Behandlung. In dem Moment wurde mir das durch einen Psychologen schonend beigebracht, was passiert ist. Mhm. Wir waren danach auch an der Unfallstelle, haben uns das Ganze angeschaut, da war ich auch dabei. Mhm. Also ich habe es dann verkraftet, weil, also ich bin Musiker und ich habe es dann in Texten umgewandelt. Mhm. Also ich habe dann mich wirklich so ins Gitarrespielen reingestürzt. Mhm. Ich habe eigene Texte geschrieben. Ich habe eigene Songs komponiert. Die kann man auch bei YouTube hören. Da warst du ja noch sehr jung, als du das gemacht hast. Ja. Mhm. Ich mache das auch heute immer noch. Also ich bin heute da relativ professionell unterwegs. So, und dann kam aber der zweite Todesfall. Wie bitte? Ja, dann kam der zweite Todesfall. Genau, dann kam der zweite Todesfall. Und das Schema war eigentlich immer dasselbe. Also ich habe es immer geschafft, mich durch Musik auch wieder aufzubauen, wenn ich unten war. Mhm. Und ich habe für die beiden auch einen Song geschrieben. Wie gesagt, man kann sie bei YouTube auch hören. Und die sind, mit diesem Song habe ich es wirklich geschafft, auch viele Sachen in der Hinsicht zu verarbeiten. Mhm. Und glaubst du denn, dass es heute, nach jetzt den, ist ja doch eine ganze Weile vergangen, über 13 Jahre, hast du es verarbeitet? Teilweise. Also ich habe immer noch Momente, wo ich dran denke, weil ich stehe auch relativ im Stress mit Arbeit, mit der Musik und alles drum und dran, dass ich manchmal einfach denke, ich hätte sie vielleicht zu wenig im Kopf irgendwo. Ja. Ja. Also man hat sie im Kopf, aber man verschiebt das ja, man schiebt das ja irgendwo so ein bisschen in den Hinterkopf, wenn man irgendwie am Arbeiten ist oder so. Ne? Aber ich finde das eigentlich eine ganz gewinnbringende Möglichkeit, wenn man das kann, dass man über eine künstlerische Tätigkeit solche Dinge ja versucht zu verarbeiten. Und wenn dir das gelungen ist, damals als sehr junger, fast als Kind noch, über Texte und Musik, da eine Verarbeitung in Gang zu setzen, ist das ein guter Weg, finde ich. Und ich glaube, du brauchst dir keine Gedanken machen, ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du nicht ständig dann an sie denkst. Vielleicht hast du sogar einen gesunden Abstand gewonnen mittlerweile. Und das ist alles gut so. Es wäre ja ganz schlimm, wenn du jetzt nach 13 Jahren in völliger Dunkelheit und Depression und Traurigkeit noch leben würdest. Ja. Das wäre nicht gemäß des Lebens und das wäre auch nicht im Sinne deiner toten Geschwister. Das ist richtig. Ich denke nur, es wäre vielleicht, wenn ich das damals nicht gehabt hätte, wäre das vielleicht anders auch gelaufen. Mhm. Aber das hat mir halt eben wirklich auch diese notwendige Kraft halt eben auch gebracht. Mhm. Gerade durch dieses Lied halt auch ganz besonders. Ich habe das auch jetzt dieses Jahr, ich hatte 2009 eine Version gemacht und jetzt habe ich das komplett neu aufgenommen, 2014. Mhm. Weil mir das einfach wichtig war. Also ich habe das mal neu aufgerollt, weil mir das auch immer wichtig sein wird, weil das wirklich die ganzen Gefühle auch ausdrückt. Mhm. Gut, dann ist das doch der richtige Weg, Steve. Wie geht es deinen Eltern heute, deiner Mutter, deinem Vater? Also meine Mutter, merkt man, also sie trägt es nicht nach außen. Sie innerlich merkt man das schon, also es hat ja einen ganz großen Schlag versetzt, das merkt man auch. Mhm. Na, wir besuchen die Gräber auch regelmäßig. Mhm. Und mein Vater, der ist da so, ja, das sind eigentlich beides so Menschen, die das mehr so nach innen kehren. Mhm. Mhm. Ja. Man redet da drüber, wenn Redebedarf besteht, dann können wir locker drüber reden, auch ganz, ganz offen. Aber nach außen bekommt das keiner mit. Gehst du auch schon mal alleine an die Gräber? Ich eine Zeit lang konnte ich alleine an die Gräber gehen. Momentan wohne ich 500 Kilometer weg. Ach so. Durch die Arbeit. Okay. Mhm. Und ich bin auch durch die Sehbehinderung, ich bin ja auch gerade sehbehindert. Mhm. Und ich habe halt eben auch nicht überall die Möglichkeit, einen Job zu finden. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt in Hamburg, die Gräber sind in Thüringen. Ach so, verstehe. Dann geht das natürlich nicht so einfach. Aber das ist auch nicht schlimm. Dann ist das Leben ist jetzt eben so, wie es ist. Du bist weit weg und man muss ja auch nicht immer in ein Grab gehen, um an einen Menschen zu denken. Richtig. Und ich habe überall die Bilder stehen auf Arbeit, hier zu Hause, ja, genau. Bei mir. Mhm. Und so, also immer wenn ich bin ja in regelmäßigen Abständen, bin ich ja in Thüringen und dann fahre ich dann auch immer hin. Also die Gelegenheit, die nutze ich dann auch immer gleich dahin zu fahren. Liegen die Gräber eigentlich nebeneinander? Das ist ein Ohrengrab, also da passen, soweit ich weiß, fünf Ohren rein. Mhm, mh. Und die liegen da beide in einem Grab drin. Verstehe. Steve, ich glaube, das ist alles auf einem guten Wege jetzt bei dir. Dann wünsche ich dir einfach für deine berufliche, was machst du beruflich? Also momentan arbeite ich auf dem Callcenter. Ja. Okay, dann wünsche ich dir da, dass das ganz gut läuft. Ist ja auch nicht immer ein einfacher Job. Und vor allen Dingen wünsche ich dir Erfolg mit deiner Musik. Domian, Ist es eventuell möglich, darf ich eventuell so zum Abschluss für YouTube den Link preisgeben oder ist das schlecht? Ich habe das gerade schon gemerkt, dass du ganz gerne Werbung dafür machen möchtest. Ich möchte es nicht gerne zulassen, Steve. Nein, kein Problem. Das war jetzt auch nicht so eine Zweck der Sache. Ja, ich finde es sehr nett, dass du fragst und dass du es auch akzeptierst dann. Ja, natürlich, klar. Kein Problem. Auf jeden Fall wirklich von Herzen wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Alles klar, ich bedanke mich. Auf Wiederhören, Steve. Ciao. Danke. Tschüss. Sehr höflicher junger Mann und hat das gleich akzeptiert. Da haben wir hier auch schon ganz andere Sachen gehört, ne? Die das dann so rausgebrüllt haben, noch den Hinweis, was dann ja auch überhaupt gar nichts nutzt, weil die Leute alle verärgert sind. Naja, hier ist Daniel. Daniel ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen. Daniel, um was geht's bei dir? Ja, also es geht bei mir darum, dass ich eben halt zu Hause bei meinen Eltern, also bei meinem Vater wohne, ja. Weil meine Mama ist gestorben vor circa 8 Jahren, das war im Jahr 2006. Ja. Und ich lebe da alleine. Es ist so, dass, Du lebst mit deinem Vater zusammen, also ihr beide lebt zusammen? Mit meiner kleinen Schwester. Die ist 14, ich habe noch eine zweite Schwester, aber die ist aus dem Haushalt gerade. Mhm. Und es ist so, mein Problem ist, ich wohne im Messi-Haushalt, also das sagt man ja immer so, also das ist so, wie man das eben halt, ich sag immer, wie man es im Fernsehen manchmal sieht, auf RTL oder so. Also Chaos, Unordnung, ja. Schmutz, genau. Ungeheure Mengen von Unrat sind in dieser, wie groß ist eure Wohnung? Ich würde sagen, ein normaler Haushalt. Also ich habe die Quadratmeterzahl oder so jetzt nicht. Wie viele Zimmer sind es denn? Also ganz normal, Wohnzimmer, Bad, Küche, dann meine Schwester hat ein eigenes Zimmer, ich habe ein eigenes Zimmer. Also normal. Also für sich würde es für jeden reichen. Ja. Aber es ist nun mal so, dass der Platz auf jeden Fall geringer dadurch ist, weil eben halt auch alles vermüllt ist. Sind denn alle Zimmer vermüllt? Gut, Badezimmer geht noch so. Küche ist ständig Geschirr nicht aufgeräumt. Und Stube, da kann man keinen mehr reinlassen. So voll ist die. Beschreib mal die Stube, das Wohnzimmer. Also bei der Stube ist es so, da steht alles voller Schränke und Holz, also alles unaufgeräumt. Die Kleidung von meiner Mutter ist da noch zum Teil, weil eben halt mein Vater hängt da ein bisschen an diese Klamotten. Und aber im Wohnzimmer stehen ja normalerweise auch Sessel oder eine Couch. Bei euch auch? Ja, also es ist auch so, dass man durchaus noch Fernsehen gucken kann und so weiter. Aber es ist so, dass wir keine Sachen, wir können da keine Menschen mehr reinlassen, weil eben halt außenrum, Küchentisch, haben wir auch in der Stube sogar noch drin. Mhm. Also das reinste Chaos. Ja, also wie ist es denn mit liegt in der Küche auch Müll und Abfallreste? Ja, vor allem Geschirr sehr viel, weil wir durch Mama eben halt sehr viel Geschirr noch haben. Mhm. Und vieles Das wird gar nicht abgewaschen, sondern stapelt sich irgendwie. Ja, genau. Stinkt es? Also, wie bitte? Stinkt es, ja. ist natürlich klar. Ja. Wird überhaupt irgendetwas sauber gemacht bei euch? Was heißt sauber? Also ich wäsche ab und zu auf jeden Fall, weil es so ist, dass ich immer wieder Klamotten brauche. Und also eine Waschmaschine ist da und gewaschen wird dann die Klamotten? Genau, also das Gröbste wird gewaschen. Mhm. Wie sieht das Klo aus? Ja, also wir haben zwei Toiletten, beziehungsweise eigentlich drei. Das eine ist ein Gäste-WC, aber es wird gar nicht mehr benutzt. Die eine Toilette wird nicht mehr benutzt, weil zumindest meine Schwestern und auch mein Vater benutzt sie gar nicht, ich nur ab und zu, weil die eigentlich ja auch fast nicht mehr brauchbar ist. Die andere Toilette ist wird eben halt noch benutzt, aber nicht mehr brauchbar heißt, ist die so versifft, so dreckig? Das ist so, wenn ich da kann man nicht mehr groß machen, weil dann verstopft die Toilette. So. Jetzt wohnen da ja mehrere Leute bei euch in der Wohnung. Und in der Regel hat ja ein Mensch diese Erkrankung. Ich will es mal so nennen. Sieht es denn in deinem Zimmer auch so aus, zum Beispiel? Also bei meinem Zimmer, man merkt das schon so. Also dadurch, dass in den anderen Zimmern eben halt es auch nicht so gut aussieht, dann denke ich mir natürlich selber, ja gut, warum sollte ich dann großartig aufräumen? Es bringt ja nichts, es kommt ja sowieso keiner her. Wann hast du das letzte Mal in deinem Zimmer mal gewischt oder Staub gesaugt oder geputzt? Das ist schon 3-4 Monate her. Also wischen, Staubsaugen, so das habe ich echt gar nicht mehr so gemacht. Ich habe ab und zu mal so die Kleidung habe ich wieder im Schrank gepackt oder so, aber so. Da muss es ja richtig, richtig dreckig auch in deinem Zimmer sein. Ja. Fühlst du dich denn wohl da drin? Nein, also warum? Das auf gar keinen Fall. Okay, aber warum tust du dann nichts da? Ja, könntest du sagen, okay, dann setze ich jetzt mal ein Zeichen. Ich werde jetzt einen ganzen Tag aufräumen und mein Zimmer, ich werde ausmisten, putzen und aufräumen. Warum machst du es nicht? Weil ich einfach denke, dass es ja nichts bringen würde, weil gut, die einzige Person, für die ich es dann ja machen würde, wäre für mich. Ja, genau. Das ist doch schon mal eine sehr wichtige Person, für die man das machen könnte. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich es. Ich fände es gut. Weil das ist ja kein Leben. Wer ist denn die Hauptursache in eurer Familie? Von wem ging das aus? Geht das aus? Der Vater? Würde ich schon sagen, ja. Hat das mit dem Tod der Mutter zu tun? Ja, auf jeden Fall. Danach fing das an? Ja, also genau ab diesem Zeitpunkt war es dann so, dass wir Sachen nicht mehr weggeschmissen haben, weil mein Vater eben halt meinte, wenn wir das wegschmeißen, dann könnte, oder dann wäre es so, dass wir Sachen von unserer Mutter noch wegschmeißen würden. Was nicht schlimm ist, finde ich, wenn jemand gestorben ist, dass man sich auch von den Dingen und Gegenständen trennt. Ihr solltet eure Mutter in eurem Herzen behalten, aber ihr müsst nicht den Mantel und ihre Kleidung aufbewahren. Zum Beispiel. Wie ist das denn? Du bist ein junger Kerl, du hast eine Schwester. Ihr könnt doch dann nie mal Freunde mit nach Hause nehmen und die mal einladen. Ja, genau, das ist ja auch mein größtes Problem, weswegen ich eigentlich anrufe. Ich habe dadurch eben halt ein großes Problem mit Frauen. Also, das glaube ich. Klar, also mein Selbstbewusstsein leidet dadurch, auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich dann mit Frauen spreche, dann ist es so, als ob ich immer so gehemmt bin. Ja, aber siehst du mal, das ist doch alles ein Grund dafür, worüber wir gerade gesprochen haben, dass du damit anfängst, dass du dein Zimmer aufräumst, dass du da schon mal klare Verhältnisse geschaffen hast. Ja. Und vielleicht, wenn das schon mal gut gelaufen ist, könntest du dich ja auch mal vorsichtig an euer Wohnzimmer begeben. Dass du da ein bisschen was, wenn dein Vater das nicht schafft. Aber du könntest es machen. Also Sie meinen, dass ich der Mann sein sollte, der so langsam das Ruder in die Hand nimmt? Ja, allerdings. Du bist 23 Jahre alt. Du bist kein kleiner Junge mehr. Wenn das bisher so schief gelaufen ist, und du fühlst dich unwohl, du hast Probleme mit Frauen, völlig nachvollziehbar, dann tu was und unternimm was. Und du hast ein Erfolgserlebnis, wenn es hinterher gut aussieht, dein Zimmer. Ich garantiere dir, dass du dich wohlfühlen wirst und die erste Einladung wird ein Traum sein, wenn du jemanden zu dir nach Hause einlädst. Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Ich glaube, das ist echt, Sie verbreiten gerade positive Gefühle in mir. Ja, das hoffe ich, Daniel. Übrigens musst du mich nicht siezen, ich sage ja auch du zu dir. Ja. Also nein, ich kann ich dir jetzt erstmal nur spontan so sagen. Fang du an, setz du ein Zeichen, mach es für dich, für dein Leben. Und dann sieh mal weiter, welche Auswirkungen das in der Familie hat. Vielleicht stachelst du die anderen ja sogar an, dass die auch ein bisschen mitmachen. Apropos anstacheln, auf jeden Fall möchte ich auch meine Freunde danken, dass die immer für mich da waren. Mhm. Also mit denen ich reden konnte, weil das ist natürlich immer eine schwierige Sache. Das glaube ich. Und ich habe gewisse Freunde, die mir auch immer dabei geholfen haben. So, das ist super, das ist schön zu hören, dass da Freunde sind. Ja, das ist auch der Grund, weil die kennen sie. Und die haben gesagt, ich soll bei ihnen anrufen. Ja. Haben gesagt, sie können mir mehr helfen vielleicht als die, weil die meinten, sie würden mit mir gegen eine Wand sprechen. Ja, mit dem Du klappt noch nicht so gut, aber ist ja egal, das können wir noch üben. Daniel, ich kann dir nicht mehr sagen, als das, was ich hier gerade gesagt habe. Jetzt musst du musst jetzt ran. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg und viel Kraft und guten Unternehmungsgeist. Okay, dann gehe ich also wieder rein in die Hütte und reiß das Ruder. So genau so. Daniel, alles Gute, toi, toi, toi. Okay. Tschüss, ciao. Tschüss. Er reißt jetzt das Ruder. Martina, 47, guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Martina, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich erst. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, wie kommt man von einem Mann los, der verheiratet ist, mit dem man seit 16 Jahren Verhältnis hat? Ah. Seit 16 Jahren hast du Verhältnis? Ja, meine Tochter das weiß, seine Kinder das wissen, seine Frau das weiß. Ach. Und er mich nur verarscht. Inwiefern verarscht er dich nur? Ja, einmal die Woche bin ich gut genug, fünfmal die Woche hält er mich hin. Mhm. Ich weiß, dass da auch noch andere charmante Damen sind. Mhm. Woher weiß seine Frau das, dass es dich gibt? Also, fangen wir mal ganz von vorne an. 1999 ist meine Tochter mit seiner Tochter eingeschult worden. Mhm. Darüber habe ich seine Frau kennengelernt. Mhm. Darüber ihn. Mhm. Ja. Und dann hat es gefunkt. Ja. Und ganz schlimm. Und ist das, ist das ein rein sexuelles Verhältnis? Also für mich war das ganz, ganz große Liebe. Für ihn nicht? Weiß ich nicht. Doch. Er sagt es. Ich weiß es. Aufgrund der wenigen Sachen, die du mir erzählt hast, weiß ich's. Wenn es für ihn die ganz große Liebe gewesen wäre, hätte er seine Frau verlassen und wäre bei dir. Ja, richtig. Das weiß ich auch. Ja. So. Du fühlst dich aber verarscht von ihm. Ja, und was willst du denn? Sag mal so, haben wir Stress, Sex, Stress. Mhm. Ich wusste, über Sex kann ich ihn halten. Ja, und so machst du es auch. Und so ist das alles ritualisiert, euer Verhalten. Ja, aber es ist A, kann ich das nicht mehr? B, ist er mir mittlerweile zu stressig im Bett, zu anstrengend? Mhm. C, inwiefern ist er zu stressig im Bett? Ich sag mal so, nach dem zweiten, dritten Mal, okay, dann möchte ich auch einfach einschlafen. Aber er will nochmal und nochmal. Genau. Der Knabe ist auch nicht mehr der Jüngste. Nee, der ist 3 Jahre älter als ich. Und noch so potent dabei. Ja. Mhm. Okay. Moslem. Moslem. Okay. Ja. Es gibt auch potente Deutsche oder Christen, aber egal. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, so, da hast du jetzt auch schon gar keine Lust mehr so drauf. Nee, das ist mir mittlerweile zu stressig. Mhm. Vor allen Dingen versteht er das nicht, dass ich mein Leben wieder in den Griff gekriegt habe. Was heißt das? Das heißt, als das erste Mal seine Frau von uns erfuhr, das war 2001, bedingt durch meine damals noch lebende Mutter, die ihr das dann gesagt hat, er dann dahin gegangen ist, alles abgestritten hat, seine Frau zu mir kam und sagte, was ist da los? Ich guck die an. Ich sag, meine Mutter hat dir das doch gesagt. Dann sagte er, nee, stimmt nicht. Ich würde lügen und meine Mutter würde lügen. Also war viel Zwietracht gesät worden. Es war richtig was los. So. Dann bin ich aus Düsseldorf weggezogen. Er hat aber ruckzuck, ich habe auch die Handynummer gewechselt, ruckzuck, ich meine, das hat er Gott sei Dank nie gemacht, auf der Arbeit irgendwie. Weil ich meine, man kann ja nicht direkt wieder den Arbeitsplatz wechseln. Ne? Also du wolltest dann erstmal keinen Kontakt zu ihm haben. Deswegen hast du die Nummer gewechselt. Richtig. Ja. Ruckzuck hatte er die Handynummer wieder raus. Und weil sein Freund hat ein Handygeschäft. Ja. Hatte ich den wieder an der Strippe. Und es ging wieder los. Richtig. So, jetzt müssen wir gar nicht in die Details der Vergangenheit gehen. Du hast mir gerade schon etwas sehr Gravierendes gesagt. Der verarscht dich, du hast da gar keinen Bock mehr drauf. Du klingst sehr genervt, was diesen Mann anbelangt. Was diesen Mann anbelangt. Jetzt ist natürlich die ganz naheliegende Frage, Martina, warum machst du jetzt nach 16 Jahren keinen Cut, keinen Strich drunter? Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Warum nicht? Ich schaff das nicht. Warum? Was hält dich denn noch an ihm? Sex macht dir keinen Spaß mehr, du hast keine gute Meinung von dem Typ. Was willst du noch? Ich weiß es nicht. Dann denk drüber nach, Mensch, du bist eine erwachsene Frau von 47 Jahren. Weiß nicht, gilt nicht. Gibt's nicht. Ja, da hast du vollkommen recht mit. Das sagt mir meine Tochter auch, die das ja auch weiß. Die ihn ja auch kennt von klein auf. Er hat ihr ja auch einen Hasenstall gebaut und so Scherze, ja? Aber so wie ich das höre, Martina, tut dieser Mann dir ja nun wirklich nicht gut. Nein, nein, überhaupt nicht. So, also müsste es in deinem hochheiligen Interesse... Guck mal, der hat mich zweimal in eine Alkoholabhängigkeit reingebracht. Aha, aha. Siehst du, noch ein Ja, ich bin Pflegefachkraft. Mhm. Ich war zweimal zum Entzug in der Klinik. Bist du jetzt wieder Alkohol... Also nein, nein, nein, nein, nein. Da, nein, mhm. Ich trinke keinen Schluck mehr. Das, sorry, ja, das hat der nicht verdient, mich so fertig zu machen. Martina, wenn du das kann ja schon jetzt fast etwas Pathologisches, etwas Krankhaftes sein, dass du diesem Mann so verfallen bist, obwohl der Mann dir so gar nicht gut tut. Wenn du, ja, aber sag mir, wie kriege ich den aus dem Kopf? So. Ich, wie geht der weg? Du wirkst wie eine resolute Frau auf mich. Du willst von dem weg. Ja. So, wie viel Mal hast du es schon wirklich und ernsthaft in der letzten Zeit versucht? Jeden Tag aufs Neue. Was bedeutet das? Wie versuchst du das? Wie machst du das? Ja, dass ich mir sage, heute, der kann anrufen, wie er will, der kann schreiben, über SMS, über WhatsApp, ich gehe nicht dran. Aber dann tust du es doch wieder. Richtig. So, das ist wie, letztendlich kann man das vergleichen mit, das kannst du sehr gut nachvollziehen, mit dem Alkohol. Das ist eine Sucht. Mit dem Alkoholismus, das, ganz genau. Ja, so. Das geht spätestens abends los, wo ich denke, boah, der ist ja zu Hause, der liegt neben ihrem Bett und dann ist Ende bei mir. So, Martina, jetzt bist du auch erfahren genug, um zu wissen, wenn man in einer Sucht drin steckt und das alleine nicht schaffst, verdammt nochmal, dann hol dir Hilfe von außen. Geh zum Psychotherapeuten. Du kriegst aber keine Hilfe. Doch, wenn du zu einem Therapeuten gehst und dieses Thema thematisierst, hast du einen guten Rückhalt, wenn du einen guten Typ kommst. Ja, wie kommt man da dran? Wo findet man den? Kann ich dir gleich gerne von meiner Psychologin erklären lassen. Ich rate es dir dringend. Du schaffst es nicht alleine. Nein, das weiß ich auch. Weißt du, wie oft ich deswegen auch schon versucht habe anzurufen, wenn freie Themen sind? Umso besser. Ich bin so happy, durchgekommen zu ja, sein. Ja, sehr gut. Das freut mich jetzt auch. Jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Wir beide sind uns einig, dass was passieren muss. Ja. Ich verstehe das ja auch. So, und jetzt legst du auf, dann wirst du von meiner Psychologin, der Magdalena, angerufen. In Sachen Therapie und so weiter. Danke. Sehr gerne, Matthias. Ich drücke dir wirklich die Daumen, dass es bald ein Ende hat. Und zwar sehr schnell, okay? Oh, danke. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns gleich. Tschüss. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne, ciao. Tschüss. 1:52 Uhr. Michael, 32. Guten Morgen, Michael. Hallo, guten Morgen. Hallo, Michael. Und was geht's bei dir? Ja, alles eigentlich ein bisschen kompliziert. Also, was heißt kompliziert? Also. Erzähl mal, fang mal an. Naja, ich habe vor knapp 8 Monaten eine Frau kennengelernt. Ja. Und die war im 3. Monat schwanger. Mhm. Und... ja, ich habe sie akzeptiert, weil, wie gesagt, ich habe mich in die Frau verliebt. Mhm. Wie hast du sie kennengelernt und wo? Durch einen komischen Chat war das irgendwie, Dating-Chat war das irgendwie, okay. Keine Ahnung. Okay, ja. Und ja, ging eigentlich ziemlich schnell, dass wir uns kennengelernt haben und dann getroffen haben. Ja, wie gesagt, mir hat es nicht ausgemacht, dass sie schwanger war von jemand anders. Ich habe sie akzeptiert. Hat dich nicht schockiert? Nein, absolut nicht. Hat sie gleich mit offenen Karten gespielt? Ja, hat sie auch. Gut. Und ja, wie gesagt, dann kommt ein von der auf den anderen, wie gesagt, die ganze Schwangerschaft mit durchgemacht und so. Mhm. Und das zum Arzt mitgerannt, Hebamme, Frauenarzt. Kind ist mittlerweile da? Ja, seit dem 22. November ist es da. Alles gut, alles gesund? Alles gut, alles gesund, ja. Wie gesagt, ich war auch bei der Geburt mit dabei. Hat sie mit dem Vater keinen Kontakt mehr? Zu dem Zeitpunkt hatte sie keinen Kontakt mehr. In 3 Wochen oder 4 Wochen nach der Geburt, dann, ich weiß es nicht, woran es lag, aber hinter meinem Rücken irgendwie der Kontakt wieder da gewesen. Hätte nichts dagegen gehabt. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes? Ja, mir geht es einfach bloß darum, dass es von heute auf morgen innerhalb von 24 Stunden Schluss war. Ach so. Seit wann ist jetzt Schluss? Seit, ja, 6 Wochen jetzt. Ach so. Und sie hat gesagt, von heute auf morgen Schluss? Ja, von heute auf morgen ist Schluss. Begründung? 2 Tage später war es mit dem Ex-Vater zusammen als mit dem Kindsvater. Ach so, ach so, ach so. Und du stehst da? Ja, jetzt bin ich abgeschoben und ja, ich hänge an der Kleinen, ist logisch, weil wie gesagt, ich war bei der Geburt mit dabei und alles. Mhm. Wie hat sie dir das denn erklärt oder begründet? Im Endeffekt hat sie mir eigentlich gar nicht erklärt. Ich habe es einmal hinterrücks irgendwie mitgekriegt, dass sie erzählt hat, dass ich sie nicht unterstütze und sowas. Dass du sie nicht unterstützt? Ja. Aber das stimmt ja gar nicht. Nee, also ich habe versucht zu unterstützen, keine Ahnung. Also ich hab keine Vorbereitung zu machen. Ich habe das Kind gewickelt, ich habe die Flaschen nachgegeben und sowas. Mhm. Glaubst also, du denn, dass sie vielleicht doch heimlich schon vorher immer wieder Kontakt zu ihrem Ex hatte? Ich vermute es. Mhm. Denn von Familienkreisen weiß ich auch, dass es, weil wie gesagt, ich komme nicht aus ihrer Stadt. Mhm. Ich bin immer hin und her gependelt. Und wenn ich wieder zurück war bei mir, dann hat sich hinter meinem Rücken mit dem getroffen. Also muss irgendwas dran sein. Also ich denke mal schon, aber. Und jetzt gibt es irgendeine Kommunikation zwischen euch beiden? Das heißt Kommunikation, ja, wir schreiben ab und zu noch und ich kriege auch Bilder von ihr, also von der Kleinen mit. Mhm. Aber was, großartig, was? Also es ist mir verboten, die Kleine zu sehen noch, offiziell. Ah ja, und was schreibt ihr euch dann? Was gibt's da noch zu schreiben? Ja, ich frage sie jedes Mal nach, weil mir ist das wichtig, wie es der Kleinen geht. Mhm. Mir geht es nicht darum, also ich hänge... In der Beziehung hänge ich nicht mehr, weil das einfach eiskalt war, was er mir abgezogen hat. Achso, der Hauptgrund ist das kleine Kind. Genau. Hm. Das ist wirklich das Wichtigste. Aber sie will nicht, dass du das Kind siehst. Genau. Dann wirst du das akzeptieren müssen, Michael. Ja, ich akzeptiere das absolut, aber und wie man gesagt, kann, wenn man kann ja insofern froh sein, dass du noch nicht jetzt 1-2 Jahre an das Kind gewöhnt bist. Es sind ja erst ein paar Monate. Ja. Wenn ihr jetzt eine Weile schon zusammen gewesen wärt, wie gesagt, 1 oder 2 Jahre, dann wäre das bitter, das verstehe ich schon. Ich glaube, jetzt kriegst du auch noch die Kurve da raus. Das ist zwar traurig, aber da hat sie einfach die Macht und kann sagen, nein, Schluss aus, ich will den Michael nicht in meinem Leben mehr haben. Na, mein Endeffekt ist aber das Prinzip, das verbindet irgendwie ihn, wenn man bei der Entbindung mit dabei ist. Natürlich, klar. Und gerade mit Nabelschnur durchschneidet und sowas. Absolut. Und wenn man auch sagt, sie kriegt ins Gesicht, dass sie ja die glücklich ist mit der Familie, Mädchen und sowas, mit mir. Mhm. Du bist jetzt verletzt und bist vor den Kopf gestoßen. Das kann man verstehen. Was heißt verletzt? Naja, natürlich. Verletzt bin ich schon. Aber ja, wie gesagt, mir geht es im Endeffekt, mir geht es um die Kleine. Weil das ja, Michael, aber wir reden im Kreis. Du hast gar keine Chance. Damit musst du dich jetzt abfinden. Ja, ist richtig. Es ist traurig, aber du wirst es auch, das wirst du auch überwinden, weil die Bindung noch nicht so stark war zu dem Kind. Mhm. Ich meine, ich möchte nicht in deiner Situation sein. Die hat dich kalt abserviert. Das muss man ja auch mal so sagen. Nein, ist richtig. Du hast sie akzeptiert als Schwangere, das macht auch nicht jeder Typ. Und hast sie betreut und warst dabei, als das Kind geboren wurde, und hast dich liebevoll um das Kind gekümmert. Und dann weist die dich einfach so aus ihrem Leben raus. Das ist schon hart. Von heute auf morgen vor allem nicht. Ja, das würde, glaube ich, jeden Menschen verletzen und traurig stimmen. Das ist völlig normal. Und dann darfst du das Kind nicht mal mehr sehen. Sie hätte das ja auch ausklingen lassen können, irgendwie so. Mhm. Genau. Deswegen musst du jetzt einfach dich dazu zwingen, dir das, dass du es wirklich akzeptierst. Mehr bleibt dir gar nicht anders übrig. Es gibt keine Handhabe dagegen. Ja? Das stimmt, ja. Lieber Michael, mehr kann ich gar nicht dazu sagen, aber das war ja auch klar eigentlich, ne? Ja, vielen Dank. Ja. Dennoch wünsche ich dir... Mal zugehört dabei. Ich habe wirklich gern, dass man mal zuhört. Ja. Dann hoffe ich, dass du das überwindest in den nächsten Monaten und dass wieder Ruhe einkehrt in dein Leben. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, Michael. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute und von dieser Woche. Heute in der Technik macht den Dannhauser. Montag sind wir wieder da. Wir sind wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und nochmal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema vermisst. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, aus deren Umfeld jemand spurlos verschwunden ist. Und sehr gerne mit Leuten, die sich wirklich bewusst vom Acker gemacht haben und die untergetaucht sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ihr könnt mailen, domian@wdr.de oder dann nächste Woche auch anrufen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage tschüss bis Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Tschüss.